Zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird die globale Wirtschaft gegenüber dem Vorjahr schrumpfen. Damit rechnet die Weltbank in einer Prognose für das laufende Jahr. Außerdem werde der Welthandel so stark zurückgehen wie seit 80 Jahren nicht mehr. Die Industrieproduktion werde weltweit um bis zu 15% unter dem Vorjahreswert liegen, schreiben die Volkswirte der Weltbank in einem Vorbereitungspapier für die G20-Konferenz der Finanzminister und Notenbanken Ende der Woche. Am stärksten betroffen seien die ärmsten Länder der Welt. Bei 129 Staaten rechnet die Weltbank mit Fehlbeträgen von insgesamt 270 bis 700 Milliarden Dollar. Nur ein Viertel dieser Staaten hätte die Möglichkeiten, durch soziale Sicherung oder Programme zur Arbeitsbeschaffung einen weiteren Anstieg der Armut zu verhindern. Ostasien muss nach der Prognose der Weltbank mit den stärksten Handelseinbrüchen rechnen. Dort war das Wachstum bisher relativ stabil gewesen. Diese Stabilität dürfte andererseits den Staaten in Ostasien auch schnell wieder aufhelfen, glaubt Norbert Langenbach, Vorstandsmitglied der COFAS Deutschland. COFAS beschäftigt sich mit der Zahlungsfähigkeit von Unternehmen in 150 Ländern. Wenn Sie zum Beispiel China betrachten, was weltweit mehr als 50% in der Textilindustrie ausmacht, gerade an Billigprodukten, die weltweit exportiert werden, wenn man sieht, die Technologie in den südostasiatischen Taiwan oder auch Indien und so weiter, schnell wachsende Firmen im Bereich Computerelektronik, hier ist der Branchenmix ein anderer. Und man hat dort natürlich viel stärker exportiert als aus den Staaten in Mittel- und Osteuropa. Nach Angaben der Weltbank sind jedoch in Kambodscha in der Textilindustrie in den letzten Monaten 30.000 Jobs verloren gegangen. In Indien seien allein im vierten Quartal des vergangenen Jahres mehr als 500.000 Arbeitsplätze verloren gegangen, sowohl in der Schmuck- als auch in der Auto- und Textilindustrie. Neben Asien dürfte aber auch Osteuropa stark betroffen sein. Dort ist der Absturz wegen des starken Aufschwungs in den letzten Jahren stark zu spüren. In Afrika sind die Rückgänge zwar nicht so kräftig, andererseits aber sind diese Länder noch nicht so stark am Welthandel beteiligt. Dennoch trifft der Rückgang sie fast heftiger, weil sie noch nicht so entwickelt sind. Dabei werden die Entwicklungs- und Schwellenländer gerade durch die reicheren Staaten in den Strudel gezogen, wie etwa Lateinamerika, meint COFAS-Vorstand Langenbach. So ist der Handel der Staaten Lateinamerikas stark von den USA abhängig, von der ja die aktuelle Krise ausging. Und hinzu kommt: Die lateinamerikanischen Länder haben ja auch verstärkt Rohstoffe exportiert. Da gab es natürlich auch einen Preisverfall auf dem Weltmarkt und von daher gibt es auch dort einen Rückgang. Und dann gibt es natürlich dann noch die hausgemachten Probleme, wenn Sie Argentinien betrachten oder auch die Andenstaaten, auch politische Probleme, die dazu führen, dass natürlich jetzt in der Krise diese Länder auch stärker betroffen sind. Nun kommen die ärmsten Länder noch schlechter an günstige Kredite und Garantien heran als bisher. Die internationalen Finanzinstitutionen, sonst die Ansprechpartner, seien überfordert, weil die Reicheren mehr Schulden machen. Viele dieser Institutionen seien aber auch im Laufe der Krise verschwunden. Schon jetzt sind zudem die Geberstaaten mit 39 Milliarden Dollar im Hintertreffen gegenüber ihren Versprechungen auf dem G8-Gipfel im schottischen Glen Eagles 2005. Die reicheren Länder, die internationalen Institutionen und die Privatwirtschaft aber müssten gemeinsam die Belastung dieser Länder verringern, fordert die Weltbank.